SRF 2 Kultur Nachrichten. Höheres Rentenalter für Männer und Frauen. Die Jungfreisinnigen planen eine Volksinitiative. Wahl eines neuen Stadtpräsidenten in Istanbul. Die Wahlurnen sind seit 16 Uhr geschlossen. Und Ende der Tour de Suisse. Der Kolumbianer Egan Bernal ist Gesamtsieger. Das Wetter? Auch morgen ist es oft sonnig bei 32 Grad. Am Mikrofon ist Rebecca Filiger. Die Anhebung des Rentenalters auf 66 Jahre für Männer und Frauen, das wollen die Jungfreisinnigen mit einer Volksinitiative erreichen. Im August, noch vor den eidgenössischen Wahlen, werde man mit der Unterschriftensammlung beginnen, teilte die Jungpartei mit. Ein Kongress bereinigte heute die Details des Initiativtextes. Begonnen werden soll mit der schrittweisen Erhöhung des Rentenalters 4 Jahre nach Annahme des Volksbegehrens. Das Rentenalter der Frauen soll innerhalb von 6 Jahren schrittweise an das der Männer angehoben werden. Die Wahlurnen in der türkischen Hauptstadt Istanbul sind geschlossen. Die 10,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt wählten heute einen neuen Stadtpräsidenten. Die Wahl sei weitgehend geordnet verlaufen, bestätigen Wahlbeobachter der 14-köpfigen Beobachtermission des Europarates. Die erste Wahl im März wurde von der Wahlbehörde für ungültig erklärt, nachdem die Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan Einspruch erhoben hatte. Der Kandidat der Oppositionspartei CHP hatte knapp gewonnen gegen den Kandidaten der AKP. Erste Resultate der Wahl werden noch heute Abend erwartet. Mit einem Festakt in Senjelije haben Behörden und Bevölkerung das 40-jährige Jubiläum des Kantons Jura gefeiert. Bundesrat Alain Berset würdigte in seiner Rede die Entstehung des Kantons Jura als großes Kapitel der schweizerischen Zeitgeschichte. Es sei auch deshalb so schweizerisch, weil es Zeit gebraucht habe, um einen Kompromiss zu finden. An dem Festakt nicht dabei war eine Delegation der Berner Behörden. Sie waren zwar eingeladen, wie alle Kantone, doch die Regierungsräte Pierre-Alain Schneck und Philipp Müller sowie Grossratspräsident Hannes Zaug sagten ihren Besuch kurzfristig ab. Sie begründeten das damit, dass die jurassische Regierung und die Polizei die Sicherheit nicht hätten gewährleisten können. Autonomisten hatten durchblicken lassen, sie könnten im Zusammenhang mit der Moutier-Frage die Berner Delegation auspfeifen. In Aarau ist das 76. eidgenössische Turnfest zu Ende gegangen mit einer 2 Stunden dauernden Show. Der Präsident des Organisationskomitees, Regierungsrat Alex Hürzeler, blickte in einer Rede auf ein erfolgreiches Turnfest zurück. Wir dürfen alle heute auf ein wunderbares, stimmungsvolles und vom Wetter verwöhntes und mit turnerischen Glanzleistungen aufwartendes eidgenössisches Turnfest 2019 in Aarau zurückblicken. Rund 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Abschlussfeier mit Elementen aus Gesang, Musik, Tanz und choreografischen Darbietungen. Das eidgenössische Turnfest dauerte 10 Tage. Das Organisationskomitee spricht von einem erfolgreichen Fest mit 69'000 Turnenden und rund 200'000 Besuchenden. Die UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO hat einen neuen Chef. Gewählt worden ist der promovierte Genetiker Zhu Dongyu. Damit leitet erstmals ein Chinese die UNO-Behörde der FAO. Zhu Dongyu setzte sich unter anderem gegen die französische Kandidatin Catherine Jeslin-Lanel durch. Diese war von der EU favorisiert worden. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO ist eine der größten Sonderorganisationen der UNO und hat ihren Sitz in Rom. Ihr Ziel ist der weltweite Kampf gegen den Hunger. Noch immer ist ein Rettungsschiff mit über 40 Migrantinnen und Migranten an Bord im Mittelmeer blockiert. Jetzt ist einer von ihnen als Notfall nach Italien gebracht worden. Der Mann sei von der italienischen Küstenwache auf die Insel Lampedusa gebracht worden, sagte ein Sprecher der deutschen Rettungsorganisation Sea-Watch. Somit sind noch 42 gerettete Personen an Bord des Schiffes. Sie warten seit 10 Tagen darauf, dass das Rettungsschiff anlegen darf. Der italienische Innenminister Matteo Salvini will das verhindern. Er sagte, die Regierung der Niederlande sei in der Pflicht, denn das Schiff fahre unter niederländischer Flagge. Der kolumbianische Radprofi Egan Bernal ist Gesamtsieger der Tour de Suisse. Bernal wurde in der Königsetappe über die Pässe Nuffenen, Gotthard und Furka Dritter. Er traf zusammen mit seinem letzten Gegner, dem Australier Rowan Dennis, am Ziel in Ulrichen ein. Die letzte Etappe gewann der Brite Hugh Carthy, der kurz nach dem Start ausgerissen war. Er gewann auch das Bergpreisklassement. Und der Brite Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen von Frankreich gewonnen. In Le Castellet setzte sich der Mercedes-Fahrer von seinem Teamkollegen, dem Finnen Valtteri Bottas, durch. Dritter wurde der Ferrari-Fahrer Charles Leclerc aus Monaco. Das Wetter: am Abend ist es oft sonnig und in der Nacht meist klar. Morgen hat es über dem Mittelland zunächst einige Nebelfelder, sonst geht es sonnig und heiß weiter. Verbreitet gibt es 31, im Wallis bis 33 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Adrian Huber. SRF 2 Kultur. Hörspielzeit. Herzlich willkommen, sagt Marc Ginzler. Vielleicht kennen Sie ihn, den Basler Kriminalkommissär Heiner Gluth. Er ist die Hauptfigur der Krimi-Hörspiele Verfluchtes Licht und Verfluchte Hitze aus der heißen Feder des Autors Lukas Holliger. Heute hören Sie die Premiere des neuesten Verflucht-Hörspiels und damit den vorläufigen Abschluss einer Trilogie mit Verfluchtes Gift. Holliger siedelt seine düsteren wie komischen Geschichten im verschwundenen Basel der 80er Jahre an. Diesmal im Katastrophenjahr 1986, also zeitlich genau in der Mitte der beiden anderen Stücke, die uns die Jahre 83 und 89 atmosphärisch in Erinnerung gebracht haben. Die Nachrichten im Frühjahr 86 sind beherrscht von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Auf Mitteleuropa schwebt eine riesige giftige Wolke zu. Im Vorjahr erst fand der mysteriöse Seveso-Giftskandal in Basel ein angeblich vorläufiges Ende durch Verbrennung kontaminierter Fässer. Doch immer noch wird mit Giftfässern in Basel Geld verdient. Und daneben geistern die ersten prominenten AIDS-Toten durch die hiesigen Medien. Und das Jahr steuert auf den Chemie-Großbrand in Schweizer Halle zu. Durch diese apokalyptischen Monate stolpert Kommissar Gluth an der Seite seines Freundes und Kollegen Urs Zeller und seiner heimlichen Liebe Jasmina, die dummerweise verheiratet ist mit ihrem gemeinsamen Vorgesetzten. Und der wiederum, neurotisch und hypochondrisch wie er ist, macht seinen Untergebenen in Erwartung des radioaktiven Fallouts die Hölle heiß. Zu dumm auch, dass das Duo Zeller-Gluth bei einer wilden Verfolgungsjagd einen verdächtigen Drogendealer anschießt. Außerhalb ihrer Zuständigkeit, auf französischem Boden. Der Basler Autor Lukas Holliger, Jahrgang 1971, hat, wie schon bei den ersten beiden Verfluchtgeschichten, genau recherchiert. Und er hat sich vor allem an das traumatisierende Klima seiner Jugendzeit in der Stadt am Rheinknie erinnert. So atmen seine auf Fakten basierenden Geschichten und Figuren eine besondere, authentisch gifthaltige Luft. Gruseliges Vergnügen. Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, den größten anzunehmenden Unfall. Auch drei Tage verflucht. Nach diesmal ist das Andrizitnan. Hallo. Er will auf den Maskenring. Fahr über die Hegenheimer. Wir schnappen ihn beim Kreisel. Hegenheimer ist Baustelle. Links über die Blotzheim. Vorne Maskenring. Los, los! Da ist er. Ein Irr. Den holen wir. Wow! Vom Gas, Blut! Scheiße! Vom Gas, wer kann uns treffen? Schieß zurück! Spur halten, Blut! Verfluchter Regen, man sieht ja nichts. Will er hin? Los, schieß! Nochmal! Polizei! Wir haben die Polizei bald. Kollegen? Seid ihr besoffen? Franzosenglut. Verflucht. Willkommen in Frankreich. Und unser Kokainbruder zieht nach über alle Berge. Alors, chers amis, je cherche la Suisse sur notre territoire. Weißer Mercedes, deutsches Kennzeichen. Paris muss eine Fahndung einleiten. André Zietnan heißt der Mann. Er hat einen Schweizer Bahnbeamten erstochen. Ici, c'est la France. Das, nous savons, aber die Nacht der Regen, nuit pluie, wir haben keine Grenze gesehen. Pas de front. Donnez-moi vos armes et suivez-moi. Was will er? Unsere Waffen, wir sollen ihm folgen. Ja, dann mal raus in den sauren Regen. Das ist Frankreich-Blut. Saurer Regen und Löwaldsterben gibt's hier nicht. Los, los, Kläpferkopf, ich auch nicht. Ja. Handschellen? Übertreib's nicht, Kollege. Pardon, in der Grande Nation schießt man nicht mit Schweizer Waffen. Los, los, setz euch in mein Auto. Du links, moi droite. Und mit drin wartet der Geschenk auf euch. Une Surprise. Gut. Oh, verflucht. Der braucht doch einen Krankenwagen. Ich habe den Typ verhaftet von einer halben Stunde. Es ist jetzt zwar nicht der Günther Canun, aber immerhin ein suspekter Typ. Jonas Schlecht, wohnhaft in Basel, Schönau-Straße 11. Kennt ihr ihn? Ist er schwer verletzt? Ganz im Gegenteil. Mich glaube auch hat er verletzt oder umgebracht. Er ist schlecht. Jonas Schlecht. Hören Sie mich, Polizei, was ist denn bitte passiert? Schlecht, wir reden mit Ihnen. Sprachte ich dem je. Der Typ blieb stumm wie eine Karpfe. Und der stumme Fisch wohnt in der Schönaustraße? Schönaustraße 11. Wo können wir telefonieren? Auf dem Posten in Buchfelder. Ich steige. Blut? Das Blut. Was, wenn er AIDS hat? Wird schon nicht giftig sein. Es gibt überhaupt keine Gefahr. Hormone im Fleisch, Cadmium im Salat. Die radioaktive Wolke aus dem Kernkraftwerk Tschernobyl. Seit wann haben Sie eine erhöhte Radioaktivität in der Schweiz gemessen? Kussszenen in Filmen sollen nur noch gedoubelt werden wegen der AIDS-Gefahr. Dans l'affaire de Seveso, c'est des produits toxiques. Das Problem des Waldsterbens, das liegt am sauren Regen. Der Minister ist eine Gefährdung auszuschließen. Ja. Pas de danger pour la population. Verfluchtes Gift von Lukas Holliger. Vermutlich nur ein Ratte, Simon. Überall Blut. Bis ins Treppenhaus. Ja, das sehe ich selbst. Mach auf. Oh Gott. Simon. Wie viele Stiche sind das? 4. Planlos. Vermutlich im Affekt. Ich habe nach der Zahl gefragt. Behalte die Spitzfindigkeiten für dich. Ja? Entschuldigung. Körper. Kaum warm. Tatzeit 9 Uhr morgens. 9 ist eine Zahl. Jasmina. Zentrale von Basilea 4. Der Hinweis war ein Volltreffer. Männliche Leiche in der Schönungsstraße 11. Wir sichern. Sag mal, ist das nicht Fetz? Der Großrat? Ach, Chef, Sie sehen bleich aus. Ja, ja, geht schon mal vor. Fast schon grün. Im Ernst, brauchen Sie einen Arzt? Also ich habe euch nicht aus dem französischen Knast geholt, um meine Gesichtsfarbe zu erfahren. Setzt euch. Erzählt mal, ist euch die Schweiz jetzt zu klein? Naja, die Stadt ragt über ihren Teller, Chef. Ja, so ist es. Und immer weniger Fälle enden am Tellerrand. Was auf den Teller kommt, wird... Also, meine Herren, bitte keine Essensmetaphern. Nacheile ist Nacheile. Hier. Basler Kriminalkommissariat braucht Geografie-Nachhilfe. Schweizer Polizisten ballern im Elsass rum. Paris möchte in Bern diplomatischen Protest einlegen. Sie sollten Milch trinken, das entgiftet. Och, Milch. Unser Kantonschemiker hat in der Milch deutliche Belastungen gefunden. Jedenfalls ist André Zietnan mit 8 Kilo Kokain über alle Berge. Die Fahndung läuft. Europäisch. Och, ja, also fein. Lasst uns noch über die Schönaustraße reden. Der Täter sitzt in U-Haft. Ja. Jasmina schreibt prominentes Opfer, 4 Messerstiche in den Magen. Genau. Das prominente Opfer heißt Sebastian Fetz. 38, ledig. Großrat, Parteimitglied der Grünen, von Beruf Arzt. Name des mutmaßlichen Täters Jonas Schlecht. 40, Heizungssanitär, keine Vorstrafen, keine Schulden, verheiratet mit Maria Schlecht. Von der jede Spur fehlt. Und als ihn die Franzosen aufgegriffen haben, da war er voller Blut? An Armen, Bauch, Hosenbein. Er selber ist unverletzt. Und schweigt wie ein Karpfen. Die Blutgruppe ist mit der des Opfers identisch. Gemäß Auskunft der Nachbarn war Sebastian Fetz Maria Schlechts Liebhaber. Also keine politische Tat, ne? Dann ist doch alles klar. Ja, wie es aussieht. Simon! Simon, komm doch rein, Herrgott, noch mal. Ich habe zu eurer Unterhaltung nur eine Ergänzung. Auf dem Küchentisch stand ein Glas Ovomaltine. Ja, na und? Rattengift. Rattengift? Am Glas die Fingerabdrücke einer Frau, vermutlich Maria Schlecht. Woher weißt du, dass es eine Frau war? Parfümierte Hautcreme, Tröpfchen von Menstruationsblut. Glaub ich. Seit wann glaubst du, Simon? Rattengift. Für wen denn das noch? Verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, gut, egal. Bringt diesen Karpfen zum Reden, sucht seine Frau, kontaktiert Verwandte, Nachbarn, Zeugen. Los, wir haben noch anderes zu tun. Simon? Sag mal, diese Regenfälle. Jetzt kommt es zu diesem Washout, nicht wahr? In Finnland misst man offenbar schon Kobaltisotope. Ah, Schatz, endlich. Ja, große Verschwörung hier. Wie war es im französischen Knast? Glut. Hast du das Jod? Nein. Wie, was heißt nein? Warst du nicht in der Apotheke? Bei der Einwohnerkontrolle. Jonas Schlecht hat eine ältere Schwester, vielleicht redet die. Perfekt, wo lebt die? Kleinbasel. Wobei, leben, sie liegt in der Sterbeabteilung für AIDS-Kranke. Wer fährt mit mir mit? Ich. Na dann. Urs, Simon, Chef. Ihr hört von uns. Los, Glut. Bis später. Was gibt's denn da jetzt zu grinsen? Ach, gar nichts. Nichts? Läuft da was zwischen den beiden? Scheiße, verdammt. Das Kaffee, das brennt, aber jetzt werden weiter radioaktive Materialien. Frau Schlecht? Regula? Bitte, ich will hier in Ruhe zappen. Wir sind von der Kriminalpolizei. Es geht um ihren Bruder, Jonas. Nein, bitte. Ach übrigens, im Lago di Lugano darf man nicht mehr fischen. Was? Die Welt ist Gift. Gift. Gut, dass ich gehe. Was sagen die Ärzte? Wann müssen sie denn gehen? Glut. Ich krepiere, wenn es mir passt. Und es passt mir frühestens in 2 Monaten. Will noch das Kind von meinem Bruder sehen, ob es ihm gleicht. Ob es ihm gleicht. Sie meinen, ob er der Vater ist? Glut. Oh, können diese feige Ziege mal eine Stunde nicht weinen? Frau Schlecht, darf ich bitte den Fernseher kurz? Nicht diese Stille, nicht diese Stille mit dem Weinen der Ziege. Frau Schlecht, nur ganz kurz, ja? Ihr Bruder, er soll in seiner Wohnung einen Arzt niedergestochen haben. Frau Schlecht. Trauen Sie Ihrem Bruder einen Mord zu? Darf ich wieder zappen, wenn ich Ja sage? Ein Ja würde Ihren Bruder aber schwer belasten. Mein Bruder ist ein Brutalo. Aber so ist das. Monster bekommen Kinder. Ich bekomme AIDS. Willkommen auf Planet Erde. Es tut uns sehr leid. Leid? Nein, was wollen Sie hier? Warum reden Sie nicht mit meiner Schwägerin? Ja, sehen Sie, das ist das Problem. Ihre Schwägerin ist spurlos verschwunden. Ja. Dann hat er sie auch umgebracht. Die arme Maria. Was ist hier los? Frau Schlecht? Meine Schwägerin ist tot. Wir werden alle umgebracht. Ach, Frau Schlecht. So, ich darf Sie bitten, den Besuch zu beenden. Nur ganz kurz. Frau Schlecht, nein, bitte. Danke. Wir brauchen hier Ruhe. Auf Wiedersehen. So schnell. Jasmina, warte. Hast du die Hautflecken gesehen? Ist alles vergiftet, verseucht. Tränen, Speichel, Sperma. Aber du, klar, du bist scharf auf mich. Was ist denn das? Warte doch mal. Jasmina. Wach auf, Glut. Die 70er Jahre sind vorbei. Ich werde nicht mit dir schlafen. Also hör auf, mich jeden Tag so anzuklotzen. Ist doch alles verseucht. Wir sind alle verseucht. Die Liebe ist eine Pest und du merkst ja nichts. Ich habe einen Schirm. Was? Ja. Danke. Gehen wir irgendwo Kaffee trinken? Ja. Warten Sie. Der Arzt nochmal. Sie ist gestorben. Nein. Frau Schlecht, sie hat mir diese Adresse diktiert. Angeblich ist das die beste Freundin ihrer Schwägerin. Die sei immer in alles eingeweiht. Ah ja. Lucia Alonesi? Albanese. Pardon, ist meine Schrift. Rosenthalstraße 23 heißt das da. Danke, Dr. Frank. Frank. Und tut mir leid, wenn ich vorhin etwas harsch war, aber es ist eine sehr verletzliche Situation da oben. Ja, natürlich. Wie lange hat Regula Schlecht noch zu leben? Bitte? Wir sind Polizisten. Die Schweiz ist AIDS-Land Nummer 1 in Europa. 3 Fälle auf 100.000 Einwohner. Genügt Ihnen das? Wie lange, Dr. Frank? In der Luftröhre sitzt schon der Hefepilz. Sag mal, meinst du, es ist möglich? Was? Sich in eine Fliege zu verwandeln. Dir trau ich's zu, aus. Scherzkeks. Ich hol uns noch ein Bier. Und was sagen wir Simon? Wie hat uns seine Raubkopie gefallen? Gina Davis ist nicht übel. Ich wusste, dass du das sagst. Warum? Warum? Weil sie aussieht wie Jasmina. Wie lange wohnst du jetzt am Nachtigallenweg, Urs? Weil, wenn man sich deine Wohnung so anschaut... 4 Jahre, aber nicht ablenken, Glut. Willst du nicht mal mit Einrichten beginnen? Das wirkt so... So was? Vereinsamt, Urs. Einsam wie die Fliege am Fenster. Oh, Quatsch, Glut, einsam. Ich hab doch dich. Ich hab den Job, die Kollegen, den Wald. Hin und wieder eine französische Gefängniszelle. Prost. Prost. Ernsthaft, Urs? Ja, sicher bin ich auch allein mit meinen Sorgen, aber die erzähle ich ein andermal. Wo brennt's? Wo brennt's? Fragt ausgerechnet der Brandstifter. Urs. Der Bulle lässt nicht locker, was? Ja, meinetwegen. Ich habe vor einem Jahr geerbt, Glut, einen riesigen, verdammten, katastrophalen Schuldenberg und einen Weinkeller mit sauren Weinen. Vielleicht sollte ich mich da mal durchtrinken. Du wirst dich vergiften. Hm. Naja, sozusagen ist das das Blut meiner Winzerfamilie. Erzähl mir von deiner Familie. Keine gute Geschichte. Ich erzähl dir dann, was Jasmina heute zu mir gesagt hat. Los, du zuerst. Meine Familie ist ein einziger pfälzischer Sumpf. Niemand will das hören. Ich... Oh, es kotzt dich aus, komm. Sie hören den Telefonbeantworter von Urs Zeller. Hinterlassen Sie gute Nachrichten nach dem Piepston. Danke. Zeller, hier Jasmina. Jasmina? Ich suche Glut. Jasmina? Glut ist hier. Gut, willkommen. Unsere karrieregeile Hyäne kennt keinen Feierabend. Sie will uns was zeigen. Frankreich schickt ihn uns mit lieben Grüßen. Ganz schön schmutzig geworden, der schöne weiße Mercedes. Wir haben ihn ja auch gejagt wie ein Wildschwein. Mögen die Franzosen übrigens gar nicht, wenn sich deutsche Fahrzeuge in ihre Maisfelder pflügen. Hinterm Steuerrad lag André Zittnan, fast verblutet. Was? Selbstunfall. Knapp daneben glüht. Die Kugel in seiner Schulter stammt aus deiner Dienstwaffe, Urs. Scheiße. Willkommen im Albtraum. Das war Notwehr. Nur hat man bisher bei diesem Zittnan keine Waffe gefunden. Dann hat er die Waffe eben weggeworfen. Wann? Wo? Glut? Beweise. Ist da jemand im Wagen? Bist jedenfalls ein guter Schütze, Urs. André Zittnan ist so gut wie tot. Er liegt im Kantonsspital im Koma. 100 Stundenkilometer nachts im strömenden Regen und ein Kerl, der auf dich schießt. Jasmina, ich will dich sehen. Trotzdem, Urs. Mach dich auf eine Anklage gefasst. Ja, Jasmina, wir sind alle müde, gereizt, wahrscheinlich radioaktiv. Aber lass uns mal noch friedlich bleiben. Ja. Ist halt einfach so, Glut, dass mich Kollegen, die im Ausland unseren guten Schweizer Ruf ruinieren, leicht nervös machen. Da ist doch einer im Auto, sag ich. Raus! Hände in den Kopf! Nicht schießen, Urs! Simon. Hab da nur ein paar offene Punkte überprüft. Ich hol die Taschenlampe und meine Olympus. Lass mir den Wagen offen. Na prima. Simon hat die Sache an sich gerissen. Da seid ihr ja bestens aufgehoben. Jasmina, was soll dieser Ton? Ton? Ich komme vielleicht einfach aus dem Staunen nicht raus. Zum Beispiel darüber, dass unser Reaktorhirn Simon an Laborproben schnuppert und dann was von Menstruationsblut faselt. Wie blöd, dass Maria schlecht schwanger ist, wie wir ja seit gestern wissen. Fällt der Groschen oder muss ich euch aufklären? Das Schweigen der Männer. Besser als Musik. Ach, apropos Musik, Glut. Hast du am 14. Mai schon was vor? Was droht mir da eigentlich? Ich meine, im Falle einer Verurteilung. 14. Mai? Mhm. Open Air auf dem Münsterplatz. Lucia di Lammermoor. Live aus dem Theater. Es singt diese Jahrhundertentdeckung Eva Lind. Ich habe 2 Karten. Albert kann ich. Kommst du? Dienstwaffengebrauch im Ausland plus schwere Körperverletzung. Was droht mir da, Claude? Opern sind nicht so meine Welt. Wetten diese Oper schon? Lucia sticht im 3. Akt ihren Ehemann. Überzeugt. Ich komme. Deal? Deal. Danke für deine Antwort, Claude. Was soll das? Was buddeln Sie da? Verdammt. Das ist Privatgrundstück. Ich rufe die Polizei. Entschuldigung, bitte, woher kommt das Rind? Müsste ich in der Küche fragen. Es wird schon nicht aus Tschernobyl kommen. Also auf jeden Fall erstmal den 79er Pinot Noir. Wasser bitte nur, wenn es vor dem 26. April abgefüllt wurde. Müsste ich nachschauen. Ja, tun Sie das. Sehr wohl. Mein Onkel ist auch Hypochonder. Alles strahlt, mein Schatz. Man sollte überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Das ist doch kein Problem. Ich habe deine Opernkarte jetzt sowieso Glut geschenkt. Eifersüchtig. Ich bitte dich. Glut ist ein Chaot. Gegen Chaoten helfen Wasserwerfer, Schatz. Na dann. Auf unseren 3. Hochzeitstag. 2. Hm? Weißt du, ich hab mir ausgedacht, lass uns heute nochmal auf den zweiten anstoßen. So schlagen wir dem verflixten siebten später ein Schnäppchen, weil wir dann ja erst den sechsten feiern. Verstehst du? Ja. Dann lass uns heute aber den vierten feiern. Das entspricht irgendwie mehr meinem Gefühl. Also auf die vier und deine Bösartigkeit, die ich so liebe. Übrigens, meine Ex-Kollegen vom Zollfreilager, du weißt, ich treffe mich mit denen nochmal nächste Woche, Mittwoch. Hm. Immer noch diese Probleme, ja? Mit den Klamottenschmugglern aus Taiwan? Was hast du damit zu tun? Naja, die Kollegen wollen halt wissen, ob ich irgendwas weiß. Ich weiß natürlich eine Menge. Ja, und da quatsche ich dann gleich jedes Mal bis Mitternacht über die guten alten Zeiten. Ja, wir quatschen über Frachtdokumente, Zollgesetze und Steuern. Das fasziniert mich immer noch, Schatz. Aber sicher. Und was fasziniert dich am meisten? Die Taiwanesen? Das Arsen aus Russland mit Ziel Mittlerer Osten? Oder der Zigarettenschmuggel im ganz großen Stil? Oder doch lieber die Goldbarren von Markus? Woher weißt du das alles? Willst du für deinen schmutzigen Ex-Kollegen nicht mal die Finger lassen? Schatz! Schatz! Dein Heiratsantrag vor 3 Jahren war pure Erpressung und das weißt du. Was du nicht weißt, mein Scheidungsantrag wird's auch. Also, weih mich lieber gleich in deine illegalen Spiele ein, weil wenn ich selber rauskriege, fährst du mit einem lauten Knall zur Hölle. Ach, jetzt reg dich mal ab, ja? Was für ein Geschrei. Was für ein Geschrei? Ich schreie nicht. Ich genieße den Abend. Der Kaviar soll ja ganz gut sein hier. Ukrainisches Spitzenprodukt aus Tschernobyl. Naja, mach dich ruhig lustig. Im Sotocenri messen sie 180 Mikroröntgen pro Stunde. Hat mir unser Kantonschemiker erzählt. Na dann, auf den Kantonschemiker. Auf unseren Hochzeitstag. Auf Lucia di Lammermoor. Das letzte Signal vor dem Overkill. Hallo? Hey. Entschuldigung, hallo. Ich kann's nicht warten, bis die Tür frei ist. Wo finden wir Lucia Albanese? Ja, die war gerade noch. Wo ist sie jetzt? Dort liegt da in den kurzen Jeans. Schorsch, wie kommst du? Das muss hier alles noch weg. Sie sind Lucia Albanese? Ja. Nein. Wieso? Hey, Schorsch, komm. Zeller, Kriminalpolizei. Oh Leute, wir haben die Bullen hier. Sie helfen uns beim Räumen. Man hört, Sie sind die beste Freundin von Maria Schlecht. Wissen Sie, wo sie ist? Hier stehen 10 Zeugen, die alle gleich sehen, wie du mir an den Arsch greifst. Okay, sehr lustig. Aber lassen Sie uns jetzt in Ihre Wohnung oder Sie schlafen heute Nacht im Lohnhof. Habt ihr einen Durchsuchungsbefehl? Können wir besorgen, falls Sie sowas sammeln. 1-0 für die Staatsmacht. Kommen Sie. Hey, wo willst du hin, Lucia? Kaffeepause. Für mich einen doppelten Espresso. So, wir reden hier in der Küche. Hey, Schlafzimmer und Bad sind aber tabu. Boah, komisch. Das sind genau die Zimmer, die am meisten interessieren. Mit wem wohnen Sie hier? Mit mir. 2 Gläser mit Bierschaum. Noch nie Besuch gehabt? Haben Sie im Moment Ihre Regel? Geht's noch? Sexist. Gebrauchte Tampons. Raus aus meinem Bad, perverses Rüsseltier. Wir können auch unsere Kollegin rufen. Die stellt dann rüsselfrei fest, ob Sie die Regel haben. Falls nicht, wer wohnt hier mit Ihnen? Eine Rattengiftmischerin? Maria Schlecht? Sag doch gleich, Hexe. Echt? Was wollt ihr hier? Mich abschießen, ha? Fallos raus und peng? Niemand schießt hier irgendjemanden ab. Ach, und da in Frankreich? Das war der Osterhase. Frau Albanese, bremsen Sie mal runter. Wir befürchten das Schlimmste. Wo ist Maria Schlecht? Sie lebt, okay? Genügt das? Nein. Doch. Vorerst. Los, Glut. Hauen wir ab. Sagen Sie ihr, sie soll sich unverzüglich bei uns melden. Ihr Mann steht unter dringendem Mordverdacht. Umso besser. Hängen soll der Kerl. Fallus raus und peng. Die ist doch gaga. Sie liest die Emma, hast du nicht gesehen? Trotzdem Schnaps. Aber lass uns hier eine Observierung organisieren, ja? Zentrale von Basilea. Aus dem Weg, Kohl, ihr müsst Klavier hoch. Spiel uns lieber was vor. Spiel mit dir selbst. Fällt dir was auf, Urs? Nee. Ob sie im Sterben liegen, Klavier tragen oder Butterbrote streichen, die Menschen sind wütend und giften sich an. Nee, sie giften uns an, Glut, aber hier tragen auch alle dasselbe T-Shirt. Okay, langsam rückwärts. Atomkraft, nein, danke. Die marschieren am Samstag alle zur großen Demo auf. Bullen sind Nullen! Sag das nochmal. War doch ein Spaß, Mann. Name, Ausweis. Das war doch ein Witz, Mann, ey. Hey, was bedeutet das auf deinem T-Shirt? Na, Gack. Gack? Gack. Bist du ein Huhn? Gack, Mann. Ich kenne nur die Gagak. Ja, die schaffen es dauernd in die Zeitung. Gewaltfreie Aktion gegen das Atomkraftwerk Kaiser Augst. Aber wer sind die Gack? Gewaltfreie Aktion Kaiser Augst. Und wo ist da der Unterschied? Wir sind ein Bewegungsarm der NWA. Die NWA ist gegen die Gagak. NWA? Sag mal, Nordwestschweizer Aktionskomitee gegen Atomkraftwerke. Stopp Kaiser Augst! Hey, Schorschi, wo bleibst du? Ja, ich komme doch! Und was macht ihr hier eigentlich? Revolution oder Frühlingsputz? Revolution. Tja, los. Willkommen in der Politik. So, die Bullen müssen leider weiter. Schorschi, stopp du so lange die Atomkraft, ja? Alles klar? Volle Kraft, Schorschi, hau sie weg, die Radioaktivität. Yeah, Bruder! Kack! Am Übergang Herleshausen an der DDR-Grenze gingen die LKW-Kontrollen weiter. Bisher wurden mehr als 50 Strahlen belastete Fahrzeuge aus der Sowjetunion und Polen festgehalten. 27 davon wurden als stark verseucht bezeichnet. Verfluchte Russen. Inzwischen. Wegen vermuteter Markusgelder auf Schweizer Konten hat die Regierung vorsorglich den Zugriff darauf abgeblockt und sogenannte Flitzkonten gesperrt. Verfluchte Eine Schweizer. Gefährdung des Finanzplatzes Schweiz. Glut. Ich bin's. Jasmina, um Mitternacht. Hast du geschlafen? Ich schlafe nie. Wegen mir? Natürlich. Und? Was hat dir bei Lucia Albanese alles rausgekriegt? Dass wir Rüsseltiere sind. Was? Hör zu, warum ich anrufe. Ich stehe hier in einer Telefonkabine, Nachtschicht. Ja, und? Willst du mich vielleicht begleiten? Ich muss einen Notruf überprüfen. Ich bin nicht im Dienst. Hey, mit mir durch die Nacht nennst du Dienst. Es regnet. Bist du sauer? Klartext, Jasmina. Du, die Münzen gehen mir aus. Komm einfach her, ja? Du wirst staunen. Ich stehe mit meiner schicken grünen Regenjacke in einer neonhellen Telefonkabine Ecke Gundeldinger, Bruderholzstraße. Kannst du mich nicht übersehen. Verflucht. Jetzt hast du diese Kabine aber geöffnet wie ein Weihnachtsgeschenk. Hallo, Glut. Worum geht's? Gleich zur Sache. Wie du willst. Eine deutsche Umweltaktivistin hat heute um 21 Uhr mit unserem Kantonschemiker telefoniert. Der konnte danach nicht mehr schlafen. Hat die Polizei verständigt und da bin ich. Hallo, Glut. Geht's etwas genauer? Die Aktivistin will von mehreren Fässern mit hochexplosiven Chemikalien wissen. Mitten in Basel. Wo? Das ist es ja. Darum habe ich dich auch aus dem Bett geholt. Wo, Jasmina? Rosenthalstraße 23. Aber da war ich doch gerade mit Urs. Lucia Albanese. Tja, und irgendwas stinkt dort jetzt gewaltig. Ich bin kein Chemieexperte, Jasmina. Keine Angst, die Experten sind unterwegs. Wir beide klingeln jetzt erstmal bei der Umwelttante. Übrigens hat sie keine Aufenthaltsbewilligung. Hab sie im Computer gecheckt. Ja. Gefällt dir mein grüner Regenmantel? Irgendwie giftgrün. Ja, bitte? Frau Martina Leiser. Bin ich? Polizei. Können wir mal Ihre Aufenthaltsbewilligung sehen? Fremdenpolizei? Fässerpolizei. Ah, hat mich der Chemiker verpetzt. Na, umso besser. Fahren wir, ich zieh meine Nicht Schuhe. Nicht so schnell. Sie erlauben, dass wir erst eintreten? Aber es handelt sich halt um Methylmetacrylat. Giftklasse 4. Schluck 30 Gramm und du bist tot. Wir sollten besser fahren. Ich hol meine Jacke. Was haben Sie mit explosiven Stoffen zu schaffen? Eine Freundin von mir. Sie hat halt heute für so eine Demo alte Chemiefässer gekauft. Und da war halt noch was drin. Das hat sie aber beim Kauf erst gar nicht gemerkt. Erst als es halt regnete, weil da hat sich das Zeug mit dem Wasser verdünnt und plötzlich gestunken wie die Pest. Und beim Abladen ist hier halt alles über die Arme. Und jetzt steht die Haut in Flammen. Hat die Freundin einen Namen? Als ich hörte, dass auf den Fässern Methylmetacrylat steht, habe ich halt euren Kantonschemiker angerufen. Schäublin. Guter Mann, kennen Sie? Vom Hören, ja. Den müssen Sie kennen. Der hat doch letztes Jahr das ganze Seveso-Gift verbrannt. Mitten in eurer Stadt. Sehr guter Mann. Frau Leiser. Was Schäublin halt sagt, diese Methylmetacrylat-Gase sind schwerer als Luft. Das sammelt sich und wird explosiv. Frau Leiser. 17 Fässer im Keller der Rosenthalstraße. Das könnte halt in die Hose gehen. Haben Sie Spezialtruppen? Chemiefeuerwehr oder sowas? In Ihrer Stadt ist man für Chemiezwischenfälle sicher gut gerüstet. Sicher. Sicher. Oh. aufwachen. Hey, du, aufwachen. André Zietnan, du hörst doch was. Stell dir das vor. Mein Vater saß wegen fahrlässiger Tötung 5 Jahre im Gefängnis. Ich war 12, als das passierte. Ich sehe noch, wie er mir beichtet, dass er 5 Jahre weg muss. Mit diesem schönen blonden Bart. Vom Gefängnis hat er sich nie erholt. Kam nie wieder in den Beruf, Freundeskreis zurück. Meine Mutter? Ach, Zeller Urs, halt deine Fresse. Jasmina, endlich. Wir haben Meldung, dass sich eine verdächtige Frau noch in der 23 verschanzt. Okay. Kann man das Haus betreten? Nur in Begleitung. Wo ist der Kantonschemiker? Ist er schon drin? Im Keller. Mit irgendeinem Simon. Aha. Angeblich eurer Abteilung. Ist Kollege Zeller Achtung, verständigt? Achtung. Unauffindbar. Wir bitten alle evakuierten Bewohner, sich im Hinterhof der Nummer 33... Fehlt nur noch der Sirenenalarm. Übertreibt er nicht ein bisschen? Bald ist KSZE-Konferenz, Glut. Chemikalien mit Sprengwirkung in einem Keller? Da liegt doch ein terroristischer Hintergrund nahe. Willkommen im 20. Jahrhundert. Ach Quatsch, Terrorismus, Vincent. Ja, ich gehe jetzt rein zu dieser Frau. Halt, ich muss dich begleiten. André Zietnan, aufwachen. Das ist ein Befehl. Was soll das überhaupt sein, Koma? Irgendeine höhere Form von Grammatik? Die Lebensgrammatik von André Zietnan ging doch bisher anders. Kokainschmuggel, Tötung eines Bahnbeamten, Flucht und Schüsse auf die Polizei. Und jetzt auf einmal selber einen 9mm einfangen und abdanken? Nur damit Urs Zeller genau wie sein Papa vor die Hunde geht? Scheiß Kerl, hättest du gern. Phallus raus und Peng. Es war übrigens mein Freund, der gesagt hat, ich soll auf dich schießen. Der beste Freund, den man sich denken kann. Hab ihm mal das Leben gerettet. Zietnan André. Ich zähl auf 3. Und du öffnest deine Augen. 1, 2, 3. Tu mir das nicht an. Albanese, haben Sie heute dafür den Keller geräumt? Für Sprengstoff? Machen Sie Witze? Maria ist doch noch da oben. Oh Gott, ich hab solche Angst. Die Person da oben ist Maria schlecht. Also doch. Sie traut sich nicht runter wegen euch, weil sie doch von euch gesucht wird. Jasmina, die Person, die sich verschanzt, das ist Maria schlecht. Kapselblut, Kontakt steht. Frau Albanese, woher kommen die Fässer? Wir wollten die besprayen, gelb und schwarz, das Signet für Radioaktivität, für die Demo am Samstag. Oh Gott. Schauen Sie mal, meine Unterarme, alles verätzt. Die Fässer, woher? Vom Altstoffhändler. Name? Karl Drexler AG in Altschwied. Maria! Maria! Die Lederlady steht sowas von unter Drogen. Ich wollte dir nichts sagen, Lucia, aber ich will nicht explodieren. Ich kann die Gase sehen. I can't see das Gas. Lut, fährst du mit überall, uns mit? Überall, I totter. Überall. In die Luft gehauen. Lut, fährst du mit? Lucia. Nein, einer muss jetzt nach Altstuhl, Jasmina. Drexler AG. Da kommen die Fässer her. Das Spruch über Funk noch erreichen, nehme ich ihn mit. Wie du willst. Überall. Fauler Eiernebel. Schon wieder. Giftzeug. Das ist Hausfriedensbruch. Du hast da Gift verschafft. Ich mach dich fertig. Keine Dummheiten. Die Redaktion weiß, dass ich hier bin. Verschwind. Du schlägst eine Frau? Frauenschänder. Ich dreh dir den Hals um. Hey, wieder aufhören. Auseinander, Polizei. Sie sind Zeugen. Diese Person hat illegal mein Firmengelände betreten. Diese Person ist Karl Drechsler, Gemeindeschreiber, Müllmafioso und Frauenschänder. Ach, Sie sind selbst der Drechsler? Zu Ihnen wollen wir nehmen. Polizei? Zu mir? Sie haben heute 17 Fässer mit giftigen Rückständen verkauft, korrekt? 17? Der Mann verdient Millionen mit Gift. Fässer mit giftigen Rückständen. Von uns. Das möchte ich stark bezweifeln. Der Fall ist polizeilich protokolliert. Klar. Seit Kölliken dicht ist, reißt er sich alles unter den Nagel, was Kohle bringt. Spitalabfälle, Atommüll. Lächerlich. Hexachlorethan, Trichloreten, Tetrachloreten, Methylmetacrylat. Haben Sie den Mund immer so weit offen, es reicht. Wer sind Sie überhaupt? Tina Scherrer. Und wenn du nächsten Montag meinen Artikel im Wochenanzeiger liest, kriegst du den Mund auch nicht mehr zu. Dieser Presseausweis ist aber abgelaufen, Glut. Was will der dort? Haha. Kommen wir ungünstig, Herr Drechsler. Eine stinknormale Fuhre. Ware, warum? Um 3 Uhr morgens. Hören Sie, können wir unser spontanes Schwätzchen etwas professionalisieren? Mein Büro ist gleich da oben. Da ist es trocken, da gibt's alle Unterlagen und eine Kaffeemaschine. Hier draußen gibt's außer Ratten nichts zu sehen. Selber Ratte. Geh du mit ihm aus, ich kümmere mich um die Ratte. Mit oder ohne Zucker? Mit Schnaps? Dass du es weißt, ich habe einen Zeugen. In Frankreich, Saint-Quentin. Und willst du mal hören, was der mir flüstert? Dass wir nicht per Du sind? Dass genau da, wo du jetzt bis zum Knöchel in der Kloake stehst, der Giftmüll aus Seveso zwischengelagert ist. Frau Scherer. In 14 Jahren soll er unter der Verlängerung der Ost-West-Piste endgültig verschwinden. Ha. Die berühmten Seveso-Fässer. Hier, unter meinem Schuh. Die 41 Seveso-Fässer. 2 volle Tonnen Dioxin. Genau unter deinen Polizistenflossen. 1000-mal giftiger als Giancarlo. Ich habe alles minutiös recherchiert. Die ganze Bumerang-Route der Fässer. Vom Auftraggeber in Basel über Ikmesa via Mutterkonzern Givaudan S.A., Mannesmann Italianer, die Spellideck in Marseille, weiter auf Bernard Barangous Krummruten bis nach Anguillecourt-le-Sart und zurück in die Vaterstadt Basel. So, ja. Und jetzt versuch mal deinen Mund zu schließen. Frau Scherer, Ihre Verschwörungstheorien hauen mich nicht vom Hocker, wenn Sie das meinen. Die 41 Fässer sind letztes Jahr hier in Basel sorgfältig verbrannt worden. Ich denke, wir haben die Pressekonferenz mit dem Schlussbericht vor ein paar Tagen alle genau verfolgt. Angeblich verbrannt worden. Aber was haben wir nicht alles gehört? In den Ätna wollte man den Unglücksreaktor werfen, im Meer versenken, das ganze verseuchte Gebiet mit Napalm abfackeln, alles in die DDR-Mülldeponie Schönberg fahren. Nein, nein, nein. Basel, Piste, Flughafen. Lies am Montag den Wochenanzeiger. Ich muss los, sorry, aber die Cross erwarten. Ihr Ausweis. Wo läuft ihr hin? Vollkommen durchgeknallt. Aber mach trotzdem mal ein paar Fotos von den Etiketten da. Mach doch selber. Was ist los? Nichts. Aber ich bin müde. Und du setzt falsche Prioritäten, Glut. Na, gib schon her die Kamera. Hier zum Beispiel. FC807. Was ist das? Pleximon 816. Dersinex 80. Das klingt alles verflucht giftig. Wenn schon, die Papiere von dem Drechsler wirken seriös. Alles in Ordnung. In Ordnung? Wo bist du mit deinem Kopf los? Wir stehen hier in einer Kiesgrube, in der angeblich das Seveso-Dioxin verscharrt ist. Und du sagst, alles in Ordnung. Geht es nicht einfach um Andrizitnan an? Das ist unser Fall, Glut. Was zum Teufel machen wir hier? Umwege. Pack mal mit an. Nein. Sind das nicht dieselben Fässer wie in der Rosenthalstraße? Au. Verflucht. Glut. Verflucht. Glut. Glut. Scheiße, Herr Drechsler. Was denn noch mehr? Das brennt wie Feuer. Okay, Mann. Raus da. Sie müssen sich waschen mit Kernseife. Das Zeug kann fiese Allergien auslösen. Kommen Sie. Ja. Kommen Sie schnell dahin. Geht's duschen. Verflucht. Verflucht. Willkommen in der Hölle. Kinder, etwas Konzentration bitte, auch wenn da draußen gerade 20.000 Menschen demonstrieren. Wo ist Simon? Der perfektioniert die DNA-Analyse. Habt ihr alle eure Schuhe ausgezogen? Wenn Sie radioaktiven Staub fürchten, sollten Sie mit uns vielleicht nur noch telefonieren, Chef. Glut, sparen Sie sich bitte Ihre Wortmeldungen. Angesichts der Tatsache, dass Sie sich gestern freiwillig in Giftmüll gewälzt haben, ist das doch etwas deplatziert. Ich habe Ihren abenteuerlichen Bericht gelesen. Und umgehend dem Herrn Kantonschemiker Schäublin vorgelegt. Schäublin war, wie ihr wisst, als Experte höchstpersönlich mit zuständig für die Verbrennung des Seveso-Dioxins. Er hat die Fässer mit eigenen Augen gesehen. Alle 41? Es habe zwar Unstimmigkeiten mit den Fassbezeichnungen gegeben und das mit der DDR, dass gewisse Mengen auch in der Deponie Schönberg gelandet sein könnten, das könne er nicht ausschließen. Wie denn? Aber er lege seine Hand ins Feuer, dass hier in Basel echtes Seveso-Gift verbrannt wurde. Ja. Die Verschwörungstheorien können wir also... Also trotzdem geht es doch jetzt darum, alle Zulieferer dieser Drechsler-Deponie aufzuspüren und zu bestrafen. Vielleicht reicht der Skandal ja nach ganz oben. Zonders, Hoffmann und so weiter. Da würde ich jetzt nicht locker lassen, Chef. Ach ja, Jasmina, Schatz, trotz aller Sympathien, die ja neuerdings sogar ich für die Grünen hege, wir sind die Kripo und nicht die Greenpeace. Das staut sich vom Marktplatz bis zur Schifflinde, Chef. Also, Männer, wollt ihr jetzt aus dem Fenster gucken oder wollen wir eine Sitzung abhalten? Hm? Genau. Maria schlecht, Jasmina. Na, was hat nochmal ihr Verhör ergeben? Warte, eben. Ja, wie gesagt, ich sag, Drechsler, du weißt, Schatz, ich krieg früher oder später alles raus, bis die Schuldigen zur Hölle fahren. Jasmina? Also habe ich die Akten dieser Drechsler AG mal studiert. Pi mal Daumen hat der Typ mit illegalem Sondermüll locker 1,5 Millionen ergaunert. Wie? Ganz einfach. Die Verträge mit den Mülllieferanten und die Gemeindebewilligungen hat er in seiner Funktion als Gemeindeschreiber gleich selber unterschrieben. Und die Rechnung? Einfach verschwinden lassen. Grandios. Grandios, ja. Ich hatte aber nach Maria schlecht gefragt. Die hat jetzt damit nichts zu tun, Chef. Was hat ihr Verhör ergeben? Also ja, wir haben Maria schlecht Fingerabdrücke abgenommen, sie in eine Ausnüchterungszelle gesteckt. Ich vermute, sie war auf LSD oder ähnlichem Zeug, psychisch äußerst labil. Und darum habe ich sie heute Morgen nach Hause gelassen und mich lieber auf den viel brisanteren Fall Drechsler. Aber immerhin hat sie doch Rattengift angerührt, oder sehe ich das? Ja, niemand hat es aber getrunken, während das Gift dieses Drechslers nachweislich ins Trinkwasser sickert. Ja gut, also. So, lasst uns die Wetterlage mal klar sehen. Auch wenn da draußen gerade 100.000 gegen Atomkraft demonstrieren oder meinetwegen Verschwörungstheorien über Seveso kursieren, ihr beiden habt immer noch ein Beziehungsdelikt auf dem Tisch, oder nicht? Wir? Ja, und nach der Protestnote aus Paris sollten wir vielleicht einmal mit einem gelösten Fall brillieren. Es ist jetzt 16 Uhr, folgendes Vorgehen. Chef, ich knöpfe mir heute Abend diese Maria Schlecht nochmal vor. Heute Abend? Ja. Sehr gut. Dazu schon, Sie gehen heute Abend mit meiner Frau in die Oper. Ja, auch. Danach. Danke für die Karte übrigens. Ich war tatsächlich noch nie in der Oper. Hey, Vorsicht, Junge. Absteigen. In den langen R'n wird nur auf den Asphaltwegen gefahren. Hm? Oh, Entschuldigung. Zieh mal deine Uniform aus, wenn es einmal nicht regnet. Ja, du hast recht. Blauer Himmel, fast unwirklich friedlich. Freu dich nicht zu früh. Ein Windhauch und wir sind nass. Was? Die Bäume über dir. Voll Regen. Eine Böe und du gehst baden. Wusstest du, dass diese ganze Waldanlage gerade 100.000 Franken von der Hoffmann AG geschenkt bekommen hat? Kleine Aufmerksamkeit an uns Bürger, weil wir so ruhig blieben, während sie das Seveso-Gift verbrannten. Entschuldigung, jetzt habe ich dir nicht zugehört. Warum warst du heute nicht in der Sitzung, Urs? Man muss manchmal auch mal nachdenken. Ist was passiert? André Ziedmann. Er ist heute Nacht gestorben. Verflucht. Ja. Und ich habe den Mann auf dem Gewissen, Claude. Unsinn. Morgen müssen wir beide nach Mülhus, 9.30 Uhr. Anhörung im Maison de Justice et du Droit, Grand Rue 31. Es kommt zu keiner Anklage. Darauf kannst du Gift nehmen. Ich entlaste dich, Urs. Es war Notwehr. Und ich stelle das morgen klar. Ich box dich raus. Danke, Glut. Du bist ein echter Freund. Wie spät ist es? Entschuldigung. Du schon wieder. Urs, ich will vor der Oper noch diese Maria Schlecht befragen. Ich muss los. Kein Problem. Unterhalte ich mich eben mit den Birken hier. Hast du übrigens die Rinden bemerkt? Man kann sie einfach abnehmen. 41% der Bäume sind krank. Schon fast im Koma. Weißt du, dieses Waldsterben macht mich auch fertig. Irgendwann macht mich alles fertig. Urs, hör auf, Urs. Wir sehen uns morgen in Mulhouse. 9.30 Uhr, ich hau dich da raus. Grand Rue 31. Danke. Die Behörden in Bukarest hatten am Nachmittag wegen erhöhter radioaktiver... Kennen wir uns? Ja, doch. Glut Heiner, Kriminalpolizei. Ich hatte mich telefonisch angekündigt. Ach so. Ist etwas später geworden und ich hab's leider auch eilig, Frau Schlecht. Mhm. Warum haben Sie sich versteckt vor uns? Ich weiß es auch nicht. Ich bin nach all dem einfach irgendwie panisch vielleicht. Das verstehe ich. Es ist schrecklich, in der Wohnung zu sein, wo alles passiert ist. Ich rauche und ich trinke, damit ich das Blut nicht rieche. Ich schmeiße mir verbotene Substanzen ein. Sie sprechen mit der Polizei, Frau Schlecht. Das habe ich überhört. Überhören Sie, was Sie wollen. Aber jetzt verstecke ich nichts mehr. Erzählen Sie mir von Sebastian Fetz. Er hat im vierten Stock gewohnt. Man trifft sich bei der Waschmaschine im Keller. Man freundet sich an, man... Liebt sich? Liebt sich sehr. Waren Sie dabei, als er getötet wurde? Mit dem Brotmesser drauf los. Jonas war krank vor Eifersucht. Seit ich sein Kind abgetrieben habe, war er nicht mehr derselbe. Aber ich wollte kein Kind mehr von Jonas. Ich wollte eins von Baji. Baji, Sebastian Fetz. Sie kennen ihn vom Fernsehen, ja? Basel konnte stolz auf ihn sein. Aber was heißt abgetrieben? Sie sind gar nicht mehr schwanger? Weil Ihre sterbende Schwägerin denkt... Wer stirbt, muss nicht mehr alles wissen. Schon im dritten Monat habe ich mich in Baji verliebt. Hals über Kopf in diesen wirklich charmanten Arzt. Er hat dann auch die Abtreibung gemacht. Und das wusste Ihr Mann? Ja. Die blauen Flecken in Ihrem Gesicht? Von Ihrem Mann? Muss ich das beantworten? Fürchten Sie sich zu belasten? Warum jetzt belasten? Na, ich spreche vom Rattengift. Damit wollte er auch mich umbringen. Sehen Sie, Frau Schlecht, genau das ist eine Lüge. Erstens, am Glas sind nur Ihre Fingerabdrücke. Und zweitens, schauen Sie, diese Computerskizze in Ihrer Küche hat unsere kriminaltechnische Abteilung angefertigt. Die Obermaltine stand da, neben dem Teller Ihres Mannes Jonas. Nein, das ist mein Teller. Die Obermaltine stand neben meinem Teller. Baji hat er abgestochen wie ein Schwein und ich sollte verrecken wie eine Ratte. Psychologisch plausibel, aber Frau Schlecht, sehen Sie mal unter den Tisch. Die vielen Gummispuren auf dem Kachelboden. Laut unserer Kriminaltechnik stammen die eindeutig von den Gummisohlen Ihres Mannes. Sein Stammplatz am Küchentisch ist hier. Und genau hier stand das Glas. Aber tot ist Baji. Ich meine, wollen Sie mich verhaften, weil mein Mann ein Mörder ist? Es ist komplizierter, Frau Schlecht. Auch planmäßige Vorkehrungen zum Mord sind strafbar. Und wie es aussieht, haben Sie alleine oder gemeinsam mit Ihrem Geliebten einen Giftmord geplant. Offen gesagt, Ihr Mann ist nur noch am Leben, weil er zum Mörder wurde. Und weil er zum Mörder wurde, sind Sie keine Mörderin geworden. Vertragte Sache. Entschuldigung, Sie haben gerade mein Wasser getrunken. Ah ja, Durst. Ja, Entschuldigung. Ja. Aber... Wieso? Da war doch jetzt nichts gegen Ratten. Schlecht. Nein, gegen Ratten war da. Das war ja mein Wasser, damit ich das Verhör gut durchstehe. Aber jetzt habe ich es ja auch ohne LSD durchgestanden. Sie machen Witze. Wollen Sie sich vielleicht hinlegen, Herr Polizist? Frau Schlecht. Nein, alles gut. Einfach genießen. Ich bin dein Tripsitter. Das Universum liebt dich. Nein, hören Sie schon auf. Nein. Ich ziehe Ihnen die Schuhe aus. Weg da. Verflucht. Verflucht. Touch me. eine Uniform. Die Oper läuft schon. Ja, sozusagen Magenprobleme. Ja, jetzt rutsch rein. Kopfprobleme. Hm? Mein Kopf ist verschoben, auf meinen Hals gesetzt. Was? Vor allem ist er oben offen. Wie eine Vase. Keine Schädeldecke mehr, Jasmina. Oh, eigentlich auch kein Hinterkopf. Fass mal an, da ist nichts mehr. Dass du mit Hess verheiratet bist, schlägt mir auf den Magen. Das ist nicht zu ertragen. Ja, da seid ihr schon so zweit. Jetzt leiser. Du bist mein Super-GAU. Du bist mein Tschernobyl. Du... Psst. Sopran aus Nussholz und Karamell. Ich will da näher hin. Ich will da hinein. Ich will in die Töne hinein. In die Tentakel. Siehst du das? Je länger die Töne, desto weiter entrollen sich die Tentakel überall hin. Und mit ihren tausend Saugnäpfchen und Härchen, das kitzelt. Jetzt bleib gefällig sitzen. Jetzt bitte. Ich verrückt? Nein, ich nicht. Der Münsterplatz ist eine völlige Übertreibung. Hyperreal, anmaßend, arrogant und... Ja, jetzt ist es auch noch spielverkehrt. Hörst du? Ja, also schau dir das an. Ja, schön. Wie dein Mund so nah vor mir redet, deine Nähe ist so absolut deutlich, so absolut genial und drei, vier Dimensionen. Blut, hör auf. Oh, Jasmina. Das war kein normaler Kuss. Das war der letzte Kuss. Das war der Kuss der Demut. Weil mich deine Vergänglichkeit so rührt, oh Gott. Sie rührt mich fürchterlich. Oh je, Jasmina, du fällst zu Staub. Jasmina. Da singt Eva nicht und dann sowas. Ich hab verflucht noch mal das Passwort nicht. Ich weiß das Passwort nicht. Ich lebe einfach ohne Passwort. Mein ganzes Leben lang schon ohne Passwort. Und ich wurde auch ohne Passwort. Hörst du mich? Blut. Blut. Hallo, hey, stopp, lassen Sie doch auf, wir brunnen. So ein Idiot, jetzt liegt er im Tageli-Brunnen. Also das habe ich wirklich noch nie gesehen. Ein besoffener Polizist im Theaterbrunnen. Ich brauche kein Passwort. Meine DNA ist das Passwort. Das Passwort ist meine DNA. Danke, Blut. Du bist ein echter Freund. Und ich... Ich helfe dir. Ich hole dich da raus. Alles gut. Alles wird gut aus. Das Passwort ist unser DNA. Handprobe Glut, einer. LSD-Stoffwechselprodukte massiv oberhalb des Cut-offs von 0,5 Nanogramm pro Milliliter. Glut muss mindestens 300 Mikrogramm LSD eingenommen haben. Verstehe, Simon. Du kannst jetzt gehen. Danke. Ich bin im Labor, wenn ihr mich sucht. Haben Sie dem irgendwas hinzuzufügen? Ich würde sagen, ich ermittle noch. Ja, Sie ermitteln noch, klar. Und sobald die Presse ermittelt hat, dass es sich bei dem LSD-Clown im Tengeli-Brunnen um den Beamten handelt, der in Frankreich rumgeballert hat, bin ich erledigt. Ich habe in Frankreich nicht verflucht. Frankreich. Wie spät ist es? Meinen Sie die Anhörung in Mulhouse? Mhm. Die ist längst vorbei, Glut. Kollege Zeller droht 10 Jahre. Ich habe aber noch gar nicht ausgesagt, ich kann ihn da rausboxen. Gar nichts können Sie, Glut. Knockout. Supergau an allen Fronten, verstehen Sie? Wer den Fall Zietnern exterritorial mit einem Westernschuss löst, den Fall Jonas Schlecht in einer Giftgrube entsorgt und dann zugedröhnt in einer öffentlichen Brunnenanlage baden geht, der wird selbst zum Fall. Oh, verflucht. Verflucht. Ich glaube, ich habe gestern Ihre Frau geküsst und das war verdammt schön. Würden Sie so freundlich sein und mir Ihre Dienstwaffe geben? Ich muss zu Urs. Sie sind gefeuert, Glut. Ihre Waffe und Ihren Ausweis. Auf den Tisch. Jetzt. Ich muss zu Urs nach Frankreich, sage ich. Nein, Sie waren einmal zu oft in Frankreich. Die Waffe, sage ich. Loslassen, Hess. Dann muss ich wohl jetzt eigenhändig... Roten weg, sage ich. Loslassen. Ich muss zu Urs. Nein, nicht mit der Waffe. Nicht als zu Urs. Scheiße, mein Finger. Eiswürfel. Ein Krankenwagen für meinen Finger. Gott, mir wird schlecht. Verflucht. Lang ist's her, möchte man hinzufügen, dass man sich so vorbehaltlos danach gesehnt hat. Denn es ist kein Regen mehr, der Segen bringt für Felder und Wälder. Ich hab da mal eine Frage, Jasmina. Wie soll ich jetzt mit diesem Ding auf meiner niegelnagelneuen Xerox 6015 schreiben? Übung macht den Meister. Ach, Schatz. Ist die Prothese aus echtem Titan, Chef? Was ich sagen wollte. Ich habe neue Resultate. Die Fälle sind abgeschlossen. André Zietnern ist tot, Jonas Schlecht hat gestanden und Heiner Glut ist raus. Es geht um Urs. Das Rückfenster des weißen Mercedes. Es ist nicht durch eine Kugel von außen, sondern von innen durch einen Schuss einer Astra Kaliber 6,35 zu Bruch gegangen. Das kann ich einwandfrei beweisen. André Zietnern hat das Rückfenster als erster durchschossen. Er hat vor der Polizei geschossen. Was spielt denn das jetzt noch für eine Rolle? Einer verliert seinen Ringfinger, ein anderer sein Leben. Urs Zeller kann freigesprochen werden. Der tödliche Schuss war Notwehr. 12 Uhr. Darf ich gehen? Mitten im Gespräch? Nur weil... Gleich spielt in der Mustermesse Kasparov gegen Miles. Das muss ich verfolgen. Tatsache jetzt? Kasparov in Basel? Na, hau schon ab. Danke. Verrückter Kerl. Man muss ihn straff an die Leine nehmen, aber wo er gut ist, ist er gut. Hat gerade Zeller freigesprochen. Jetzt sag doch auch mal was. Du kennst meine Meinung. Du hättest lieber Simon als Glut gefeuert. Glut? Ein Idioten, der dich küsst? Der meinen Ringfinger mitsamt Ehering zerschießt? Das war nicht Tells Geschoss, mein Schatz. Das war Freuds Geschoss. Und ich lass mich doch nicht von einem Untergebenen kastrieren. Ja, da sagst du nichts. Nein, immer geht's nur um eure Schwänze. Schwänze, Schwänze, Schwänze, Schwänze, Schwänze. Scheiß Rattenschwänze unserer Zivilisation. Schatz. Damit ist Herr Dr. Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten von Österreich. Genial, oder? Wegen Tschernobyl ist in Österreich das Blattgemüse verboten, aber einen Nazi können Sie zum Präsidenten wählen. Kann ich jetzt einkassieren? Jetzt schon? Hatten Sie früher nicht bis 1 Uhr offen? Früher, früher, früher. Ja, schon gut, schon gut, schon gut. Ich fahre nach Hause. Thank you. Sie hören den Telefonbeantworter von Urs Zeller. Hinterlassen Sie gute Nachrichten nach dem Piepston. Danke. Urs, ich bin's. Ich komme aus dem Metro und in der ganzen Stadt stinkt es scharf nach faulen Eiern. Aber jetzt stehe ich bei dir im Nachtigallenweg und auch hier, faule Eier. Egal, ich sehe, dass du Licht hast, also nimm bitte ab. Du schuldest mir deine Familiengeschichte. Meinetwegen bei einem Schluck saurem Wein. Verflucht, es tut mir leid. Urs, lass uns die Sache besprechen. Vielleicht lassen sie die Anklage wieder fallen. Ruf mich an, ja? Ich fahre jetzt nach Hause, genau. Mach die Fliege Glut. Was mich betrifft, ich habe einen Mann auf dem Gewissen. Und es geht hier nicht um den Urteilsspruch irgendeines Franzosengerichts. Es geht ums Urteil, das ich über mich fälle. Es heißt lebenslänglich Glut. Lebenslang. Hey. Was ist jetzt los? Fliegeralarm? Die Russen? Pfui Teufel! Was stinkt denn hier? Weltkrieg? Zentrale! Hey, Basel, was soll das? Es ist 4 Uhr morgens. Kommt schon! Aufgrund eines Chemieunfalls in der Schweizer Halle hat sich ein Gas freigesetzt. Die Bevölkerung wird aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und nicht sich ins Freie zu begeben. Dies betrifft sämtliche Anwohner im Einzugsgebiet von Radio Basilisk. Seid ihr noch zu retten? Abitanti, un raccomando della polizia. È successo ich bin aber doch im Freien. Alessandro Schwein. Verfluchtes Gift. Verfluchtes Gift von Lukas Holliger. Mit Glut Martin Engler, Zeller Robert Dölle, Jasmina Tanja Schleif, Hess Holger Kunkel, Simon Elias Eilinghoff, Regula Schlecht, Isabel Menke, Maria Schlecht, Lilian Amua, Tina Scherer, Mona Petri sowie Dirk Klodde, Inga Eickemeyer, Max Rothbart, Barbara Horvath, Auguste Vonville, Michael Wächter, Vincent Glander, Urs Jucker und Janek Holliger. Tongestaltung Tom Willen. Komposition Andreas Bernhardt. Dramaturgie und Regie Marc Ginzler. Produktion SRF 2019.